WDR 5. Neugier genügt. Ich war damals 6 Jahre alt und habe dann da vorne auf der Ecke gestanden, da wo das Auto jetzt ist. Es war schon fast dunkel. Josef Bergmann ist heute 82 Jahre alt. In leuchtend blauer Windjacke steht der pensionierte Lehrer an einem Bauzaun. Er zeigt mit ausgestrecktem Arm auf die Häuserzeile, die an die Baustelle angrenzt. Josef Bergmann ist einer der letzten Zeitzeugen der Pogromnacht vom November 1938 in Borkhorst, heute ein Stadtteil von Steinfurt, nördlich von Münster. Als Junge beobachtete er, wie Erwachsene aus seinem Heimatort das Wohnhaus der jüdischen Familie Heimann zerstörten. Wir hörten dann Scheibengeklirr und wir hörten dann auch grölende Menschen in dem Haus. Später hat man mir gesagt, das seien SA-Leute gewesen, die da gegrölt haben. Und dann habe ich gesehen, wie zum Beispiel Bettfedern aus den Fenstern flogen, wie meinetwegen Eimergläser hier auf diese Straße geflogen sind. Und dann habe ich also gehört, wie sich die SA-Leute, die in dem Haus waren, sehr darüber freuten, jedes Mal, wenn ein neues Glas auf die Straße kam. Mit welcher Zerstörungswut der antisemitische Mob in der Villa vorgegangen sein muss, steht in den Archivakten. Das Eingangstor herausgerissen, die Brüstung am Treppenaufgang abgebrochen, Türfüllungen zerschlagen, Fensterrahmen und Rollläden zerbrochen, sämtliche Spülbecken und die Badeeinrichtung zertrümmert und die Zentralheizung unbrauchbar gemacht. Nach der Pogromnacht wurden die Heimanns, wie alle jüdischen Immobilienbesitzer damals, gezwungen, ihr Haus samt Grundstück zu verkaufen. 20 Jahre lang hatte das Ehepaar mit seinen 4 Kindern in der Villa gewohnt. Albert Heimann war angesehener Viehhändler, dekorierter Weltkriegsveteran und Schützenkönig in Borkhorst. 1941 wurden Albert und Frieda Heimann verhaftet. Sie starben 1943 und 1944 in Auschwitz. Ihre 4 Kinder überlebten im Exil. Dort, wo die Villa Heimann gestanden hat, erinnert jetzt nichts mehr an ihre Existenz. Kein Baum, kein Strauch, keine Ziegelmauer ist mehr zu sehen. Nur noch platter Erdboden. Bauarbeiter gießen das Fundament für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das Haus ist also radikal beseitigt. Es wird gezimmert und so. Und das Radio dudelt auf der Baustelle. Deutschland fahren über auf dem Bagger. War die gerade hier Fußball-Weltmeisterschaft, ist ja kein Zufall, aber sehr sinnbildlich. Jupp Ernst und Werner Bülter sind enttäuscht und verärgert. Wollten sie doch die Gründerzeitvilla erhalten? Im Juni wurde die Villa abgerissen. Der Künstler und der Goldschmiedemeister sind, wie Josef Bergmann, Mitglieder der Steinfurter Initiative Stolpersteine. Die Bürgerinitiative will an die vertriebenen und ermordeten jüdischen Familien ihres Ortes erinnern. 39 Messingplaketten haben sie dort verlegen lassen, wo die Borkhorster Juden einst wohnten. Auch Beate Kater, Inhaberin einer Kaffeerösterei, ist Stolperstein-Mitglied. Sie kann nicht verstehen, dass eine einmalige Chance vertan wurde. Man hat hier ein sozialgeschichtlich bedeutsames Gebäude abgerissen und das hätte seinen Sinn erfüllt als Anschauung und als Denkmal, eben um nachzudenken. Und Kinder wären mit ihren Lehrern hierher gekommen und hätten wirklich sehen können, was ist hier gewesen und was hier haben Menschen gewohnt und. Man hätte ein anschauliches Objekt gehabt. Das musste ja unbedingt weg und jetzt will man so tun, als würde eine Tafel das in irgendeiner Weise ersetzen können. Das ist völlig absurd, weil niemand läuft hierher, um sich eine Tafel anzugucken. Also das ist ein reines Alibi-Ding deswegen. Seit den 1990er Jahren schon stand die Villa Heimann leer. Der damalige Besitzer Anton Wattendorf hatte Konkurs gemacht. Ende der 90er Jahre kaufte die Stadt das Haus von der Bank. Mit der Initiative Stolpersteine wurde diskutiert, was mit der Villa geschehen könnte. Den Vorschlag, die Trägerschaft für ein interreligiöses Zentrum in der Villa Heimann zu übernehmen, lehnte der Kreis Steinfurt ab. Als die Feuerwehr, Nachbar der Villa Heimann, vor 3 Jahren ein neues Gerätehaus brauchte, schlug die Stadtverwaltung Steinfurt vor, verkehrsgünstig zwischen den Ortsteilen Borghorst und Burg Steinfurt zu bauen. Bürgermeister Andreas Hoge. Wir wollten auch verschiedene Standorte kaufen. Wir wollten in die Mitte gehen, wo die beiden auch Auffahrten der B54 sind, um schnell rechts und links hinzukommen. Und das wollte die Feuerwehr nicht. Weil sich die Feuerwehren in Borghorst und Burg Steinfurt traditionell spinnefeind sind, sagen die Stolpersteine. Weil die Landwirte dort keine Grundstücke verkaufen wollten und die Stadt keine Genehmigungen bekam, sagt der Bürgermeister. So entstand die Idee, neben der alten Feuerwache zu bauen, auf dem Grundstück der Villa Heimann. Obwohl die Schranke des nahen Bahnübergangs demnächst halbstündlich die Weiterfahrt blockiert. Die Initiative Stolpersteine forderte, die Villa zu erhalten und zu einer Gedenk- und Begegnungsstätte umzugestalten. Was aber die Mehrheit im Stadtrat nicht wollte. Das Denkmalamt des Landschaftsverbandes Westfalen verlieh der Villa keinen Denkmalstatus, stufte sie aber als erhaltenswert ein. Allerdings hätte der Stadtrat die Villa Heimann wegen ihrer Vergangenheit in die örtliche Denkmalliste eintragen lassen können, was er aber nicht tat. Und er ließ die Zukunft der Villa Heimann auch nicht im Kulturausschuss diskutieren, sondern nur im Bauausschuss. Günter Gromotka, Vorsitzender des Kulturausschusses. Da muss ich ganz reumütig sagen, ich hätte es auf die Tagesordnung setzen sollen und setzen müssen. Aber es war aus keiner Gruppierung, aus keiner Partei, von niemandem in irgendeiner Art und Weise das Bedürfnis, das auf die Agenda zu setzen. Geschichtsvergessenheit oder Absicht? Der Leiter der Feuerwehr möchte kein Interview geben, sagt aber am Telefon, es hätten doch schließlich auch andere Leute in der Villa gewohnt. Das ist richtig. Dass die Villa auch von anderen genutzt wurde, liegt aber daran, dass Familie Heimann vertrieben wurde. Bei der Planung für den Neubau des Feuerwehrhauses rechnete die Stadtverwaltung parallel an 2 Entwürfen. Neubau ohne die Villa Heimann und Neubau, neben dem die Außenwände der Villa erhalten bleiben. Ein externes Ingenieurbüro kam auf 100.000 Euro zusätzlich, sollte die Villa Heimann erhalten bleiben. Zusätzlich zu den 4,7 Millionen Euro, die die Stadt ohnehin für das Feuerwehrgerätehaus ausgeben wird. Bürgermeister Andreas Hoge. Ich habe ja in der Zeit versucht, Geld noch aufzutreiben und ich habe auch jüdische Stiftungen, selbst mit Vorständen gesprochen. Ich habe auch andere Stiftungen, die manchmal besondere Bauten unterstützen, von der zentralpolitischen Bildung und ich hatte zig Adressen. Ich habe überall hingeschrieben und keiner sah die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben überall Absagen bekommen. Auch bei der jüdischen Gemeinde Münster habe er um Unterstützung gebeten, ohne Erfolg. Darauf angesprochen, erwidert der Leiter der jüdischen Gemeinde Münster, Sharon Fehr. Ich muss sagen, das ist mir nicht erinnerlich, dass ich in welcher Form auch immer vom Bürgermeister ein Angebot, eine Einladung zur Unterstützung, zum Erhalt und der Weiterentwicklung auch der Ideen der örtlichen Initiative Stolpersteine bekommen hätte. Die einzigen, die Geld aufgetrieben haben, waren die Mitglieder der Initiative Stolpersteine. Erst sammelten sie Spendenzusagen in Höhe von 50.000 Euro, später sogar Zusagen für die Mehrkosten von 100.000 Euro. Doch auch das hat die Mehrheit im Bauausschuss nicht überzeugt. Günter Gromotka, CDU-Ratsmitglied. Die Mehrheit meiner Fraktion ist der Überzeugung gewesen, dass in dem Kostenrahmen, der genannt worden ist, der Erhalt der Fassade der Villa Heimann nicht möglich gewesen wäre. Bürgermeister Andreas Hoge. Was schlecht gelaufen ist, ist, dass wir nicht die Politik überzeugen konnten, dass es mit 100.000 Euro zu tun war. Das ist schlecht gelaufen. Da konnten wir sie einfach nicht überzeugen. Wir haben ja hier zig Sitzungen gehabt, mit denen zusammengesetzt. Wir haben Statiker eingeladen, wir hatten Bauingenieure eingeladen, die gesagt haben, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Ich kann mich da noch dran erinnern. War ziemlich unangenehme Sitzungen zum Teil. Die Diskussion wurde immer emotionaler, die Fronten verhärteten sich. Bei einer Bürgerdiskussion in einer Kirchengemeinde kam die grüne alternative Liste auf einen spontanen Kompromissvorschlag, nämlich wenigstens einen Teil der Fassade stehen zu lassen. Christian Franke von der GAL. Die Situation in der Marienkirche, in der auch zum Teil sehr emotional diskutiert wurde, hat im Grunde deutlich gemacht, dass es auch eine Zerrissenheit in der Gesellschaft gibt in Steinfurt, in der Bevölkerungsstruktur. Gleichzeitig wussten wir auch darum, dass es eben von den politischen Mehrheiten her keine Mehrheit geben wird, die Villenfassade in Gänze zu erhalten. Um aber überhaupt einen Teil dieser Fassade erhalten zu wollen, was immer unser Anliegen war, haben wir diesen Alternativvorschlag entwickelt, der im Grunde auch gedacht war, um die beiden doch sehr verstrittenen Seiten zueinander zu führen. Der Alternativvorschlag, nur einen Teil der Fassade stehen zu lassen, fand erst eine Mehrheit, später nicht mehr, als klar wurde, dass die gesammelten Spenden nicht einfach dafür verwendet werden dürfen. Die jüdische Gemeinde Münster appellierte in letzter Minute an den Bürgermeister, Spuren jüdischen Lebens in Steinfurt nicht endgültig zu vernichten. Sharon Fair. Das kam dann ein Schreiben, das ich allerdings dann schon an anderer Stelle als ein Antwortschreiben des Bürgermeisters, das nach Köln ging, gelesen hatte. Es ging nicht mit einem Satz auf mein Schreiben inhaltlich ein, sondern es war eine Art von Bilanz aus der Sicht des Bürgermeisters, in dem ja die Stadt sich selber lobt für all das, was versucht wurde, aber von der anderen Seite eben, warum auch immer, nicht aufgegriffen worden sei. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich für den Totalabriss. Treffen der Aktivisten der Stolpersteine in der Goldschmiede von Elisabeth und Werner Bülter. Neben Schmuck fertigt Werner Bülter auch Schützenorden an. Die Schützenvereine haben eine große Bedeutung für das gesellschaftliche Leben im Münsterland. Während seine Schwester im Ladenlokal ein Schwätzchen hält, erzählt Werner Bülter in der Werkstatt, was die Erinnerung an die jüdischen Bürger Borghorsts mit den Schützen zu tun hat. Ich habe zufällig mal einen Mitarbeiter der Stolpersteininitiative gesprochen, also ich war damals nicht Mitglied. Der erzählte mir dann, dass er gehört hätte, dass die Bürgerschützen einen König gehabt hatten, eben die Heimanns, Albert und Frieder Heimann, dass sie Schützenkönige gewesen sind. Aber die Kette der Orden, den man dann als König bekommt, der wäre weg. Und dann habe ich wirklich eine Sekunde gestockt und habe gedacht, den mache ich neu. Werner Bülter entwarf einen schlichten Orden, auf dem ziseliert die Villa Heimann abgebildet war. Josef Bergmann schlug den Schützen vor, zur Einweihung ihrer neuen Fahne am Platz der ehemaligen Synagoge vorbeizuziehen und den Heimanns ihre Ehre zu erweisen. Dann haben sie den von der Kirche aus mit der neuen Fahne, sind dann über die Münsterstraße gezogen, dann zum Synagogenplatz hin. Mit klingendem Spiel und dort haben die dann, wie sie dann da vorbeifuhren, das gesehen, wie das da stand. An dem einen stand Albert und Frieder Heimann, haben die Schützenbüter dann ihre Schützenhüte gezogen, sind stehen geblieben. Der Bürgermeister hat darauf hingewiesen, dass doch ein besonderes Ereignis ist, auch der Integration, das wurde ja immer dargestellt, was sich heute da nun abgespielt hat. Erstaunlich, dass es bei der Diskussion um die Villa Heimann im Stadtrat nur um die Finanzen ging. Die Rolle, die die Stadt bei der sogenannten Arisierung der Villa spielte, kam nicht zur Sprache. Als Albert Heimann 1938 gezwungen wurde, die Villa zu verkaufen, setzte er einen Kaufvertrag mit dem benachbarten Textilunternehmen Wattendorf auf. Die Kommune erhielt ein Vorkaufsrecht und machte schon eine Woche später davon Gebrauch. Für lächerliche 10.000 Reichsmark war sie schon vor Weihnachten 1938 im Besitz eines neuen Amtsgebäudes. Heinrich Finnhage, Stolperstein-Aktivist, erinnert sich. 1946, 47 bin ich als Kind dahin gegangen. Da war eine volumentöse Treppe da im Haus. Die musste ich dann hochsteigen bis in irgendein bestimmtes Zimmer und dann die Lebensmittelkarten für Familie Finnhage abzuholen. In den 50er Jahren stellte Ottilie Heimann, eine der Töchter von Albert und Frieda, einen Antrag auf Wiedergutmachung. Die Stadt lehnte die Rückgabe der Villa ab und schloss einen Vergleich mit den Kindern. Der Grund, das Haus werde als Amtsgebäude gebraucht, was nicht stimmte. Kurze Zeit später verkaufte sie die Villa an Anton Wattendorf. Und heute? Viele sagen, die Villa ist abgerissen, das Thema erledigt. Hans-Jürgen Schimke, ehemaliger grüner Bürgermeister der Nachbargemeinde Lahr. Ja, das halte ich eben für den großen Irrtum. Zu glauben, jetzt ist das Haus weg und jetzt könne man fröhlich sozusagen auf die Vorschläge losgehen, dann hätte das Thema nicht mehr. Das finde ich eine komplett falsche Einschätzung. Wie soll das denn gehen? Die Stadt Steinfurt hat einen Arbeitskreis eingesetzt, der sich mit der Frage beschäftigen soll, wie jüdisches Gedenken in der Stadt aussehen könnte. Die Stolpersteine lehnen bisher ab, am Arbeitskreis teilzunehmen. Jetzt seien mal die anderen dran, Vorschläge zu machen. Es ist verständlich, dass sie frustriert sind über den Abriss der Villa. Doch obwohl sie wissen, wer damals die Villa Heimann geplündert und wer die Synagoge in Brand gesteckt hat, benennen sie keine Täter. Josef Bergmann. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen keine neuen Gräben. Wir wollen die Dinge deutlich machen und wir wollen auch nicht, dass diejenigen, die in irgendeiner Weise involviert sind, darunter leiden müssen. Das wollen wir nicht. Ist dieses hartnäckige Schweigen die westfälische Art der Vergangenheitsbewältigung? Hans-Jürgen Schimke. Bei allem, was ich aus Westfalen kenne, aber es wird nicht wirklich offen mit der Sache umgegangen. Dann wird immer gesagt, ja, da war der Vater und so und der war Nazi, aber das durfte man nicht sagen. Und diese Art der Aufarbeitung, die ist nicht richtig. Dann muss man auch wirklich Butter bei die Fische tun, da muss man miteinander reden. Heute ist da auch eine historische Chance, darüber zu sprechen. Wir haben ja nicht mehr mit individuellen strafrechtlichen Vorwürfen zu tun, sondern wir haben es ja mit einer Aufarbeitung eines gemeinsamen Geschehens zu tun. Und da müsste man eigentlich offen reden können. Sharon Fehr, der Leiter der jüdischen Gemeinde Münster, weiß um das kollektive Schweigen. Er hat es 1997 erlebt. Hier hat es geklingelt und da kam ein großgewachsener, auch schon älterer Herr, rein. Ich war verwundert, ihn zu sehen mit einer Rolle unterm Arm und ich war es nicht sicher, was ist das wohl, möglicherweise eine Waffe oder so. Und dann hat er nur gesagt, er hat Teilstücke von der Tora-Rolle aus der Synagoge Borkhorst. Die Synagoge ist da ja auch zerstört worden und ein beherzter Christ hat die Tora-Rolle aus dem Feuer noch retten können und hat sie dann lange auf seinem Dachboden versteckt, bewahrt. Und er habe sie dort jetzt, er wusste auch schon lange davon, an sich genommen, immer auch mit der klaren Absicht, sie eines Tages an die jüdische Gemeinde zurückgeben zu wollen. Es hat lange gedauert, bis er den Weg, sagt er mir, lange, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, hat lange gedauert, bis er das also dann auch umsetzen konnte, dass er sich stark genug dafür fühlte. Er hat sie mir dann in die Arme gedrückt, ohne weitere Kommentare und ist selber anonym geblieben. Auf die geretteten Borkhorster Tora-Rollen angesprochen, sagen sowohl Bürgermeister Hoge als auch Kulturausschussvorsitzender Gromotka, davon hätten sie nichts gewusst. Hans-Jürgen Schimke. Jüdisches Gedenken oder das Gedenken an jüdische Mitbürger heißt ja nicht, dass alles harmonisch ist. Also es muss ja eine Auseinandersetzung geben. Und diese Auseinandersetzung, die fehlt mir in einem Kreis. Die setzen sich schon auseinander, aber jeweils an ihrer Stelle. Die Stolpersteine sind mit ihrem Anliegen, den Vertriebenen und Ermordeten ihres Ortes wieder einen Platz einzuräumen, nicht verstanden worden. Die Villa ist abgerissen, aber der Konflikt brodelt weiter. Fürs Erste haben die Stolpersteine am 9. November eine Gedenktafel am Platz der Synagoge eingeweiht. Auf ihr sind die Fragmente der geretteten Tora-Rollen abgebildet. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.